Ellie und Rickert, die in Holland jedermann kennt und auch in Belgien. Und dann sehe ich da noch unseren großen Blonden aus dem hohen Norden, Lars Mörlitt aus Südschweden, aus Jönköping mit seinem Freund Peter Sandwall, der uns eben, ja, ich glaube, alle auch angerührt hat mit einer fantastischen Stimme. Ja, und Inge Brück muss man nicht lange vorstellen. Inge, die mit ihrem christlichen Engagement, mit ihrer Liebe zur Musik und ja, mit ihrem Optimismus erreicht hat, dass dieser Abend heute hier stattfinden kann. Inge Brück. So, und nun zu einem jungen Engländer, zu dem ich Ihnen noch ein bisschen was sagen möchte. Er ist mit starkem christlichem Engagement dabei, wenn er seine Musik macht. Er macht Popmusik, sozusagen auf klassischem Hintergrund. Das erste Stück, das wir von ihm hören, handelt vom Teufel, der ständig unterwegs ist, uns zu Fall zu bringen. Aber wir müssen nicht fallen, weil wir Christus haben, so sagt er. Und dann wird er uns das Lied von Christus, dem Licht, singen, dem wir nicht ausweichen können, von dem wir wissen, dass wir vor ihm, vor diesem Licht, die Augen und auch die Herzen nicht verschließen können. Und danach erleben Sie Manfred Siebald, der vor allem bei den evangelischen Christen ein vielgeliebter Chansonnier ist, und schließlich Katja Epstein, aller Welt bekannt, die mit ihrem christlichen Engagement immer deutlicher an die Öffentlichkeit tritt. Zunächst aber aus Leeds in England, Adrian Snell.